نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam. Wir sind bei dem Buch von der Heirat, bei Hadith Nummer 911. Und das ist das vierte Jahr mit diesem Unterricht. Dieser Unterricht machen wir seit diesem Unterricht. Machen wir seit 4 Jahren. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So schnell vergeht die Zeit, aber inshallah hat man viel gelernt. Khair inshallah. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. الأيم هي التي فارقت زوجها بطلاق أو موت، ولا تنكح حتى يطلب أمرها، حتى يطلب أمرها، بحيث أنه هي التي تقرر. أما البكر فتستأذن. ففي الثيب لا بد أن يطلب الولي الأمر منها بالإذن بالعقد، أي ما يستطيع الولي أن يعقد ثم يطلب الإذن، لا بد أنه يطلب أولا الإذن ثم يعقد. والمراد من ذلك أحقيتها بنفسها من وليها، لا حق في نفسي أكثر من وليها. يعني إذا قالت أنا أريد أن أزوجها، فالصحيح أن الولي يزوجها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر، فهي البكر البالغة، البكر البالغة، فلا يجوز أن يعقد عليها، ولكن لا بد من أن يسألها بحيث يستأذنها. فقالت عائشة يا رسول الله إن البكرة تستحي، طبعا بهذاك الزمان كانت تستحي، إن البكرة تستحي. قال رضاها صماتها، رضاها صماتها. فلا بد أن يعلم أن لا بد أن يعلم أن الرضا، أن السكوت رضا، وليس أن تسكت لأنها خائفة مثلا، لا. فيقال لها إذا سكت فهو رضا، فتسكت أو تقول نعم. أما إذا بكت مثلا، قيل لها وليك زوجك من فلان، فهل أنت راضية؟ فتبدأ تبكي، فالبكاء قد يكون بكاء فرح، قد يكون البكاء بكاء حزن، فكيف نعلم؟ كيف نعلم؟ لذلك لابد، بارك الله فيكم، من استئذان البكر، من استئذان البكر. والحديث الذي بعده وهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أي إن لم ترضى الثيب برجل أو كذا، لا يستطيع الأب أن يزوج، أما العقد فيكون للولي. أما الأحناف والهادوية فخالفوا جماهير أهل العلم في هذه القضية، وقالوا أن المرأة تستطيع أن تزوج نفسها، ولكن هذا بالقياس، ولأنهم ضعفوا حديث لا نكاح إلا بولي. فالصحيح أنها إذا طلبت من وليها العقد فعليه أن يعقد لها، لأن أمرها بيدها، وهو طبعا لأن أمرها بيدها وهو الصحيح. بارك الله فيكم في هذا الباب، وليس كما قال الأحناف. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث 911 وحديث 912 في نيمن دي تزامن بل دس دس gleiche sage ich jetzt die haben beide den gleichen Sinn. Und zwar Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Witwe oder eine verwitwete Frau oder geschiedene Frau darf nicht verheiratet werden, außer dass man ihr Erlaubnis erstmal vorher bekommt. Und die Frau, die nicht verheiratet war und nicht verwitwet war oder nicht verheiratet, das ist die Jungfrau, da sollte man, da kann man den Vertrag machen, aber da fragt man sie danach, ob sie mit der Heirat einverstanden ist. Man hat gesagt, o Gesandter Allahs, und wie ist ihr Erlaubnis, das wird von der, oder ihre Bestätigung von der Jungfrau? Er sagte, dass sie schweigt. Dass sie schweigt, das bei Al-Bukhari und Muslim. Es gibt bei uns Frauen, die verheiratet waren und der Mann ist gestorben oder sie ist geschieden. Diese Frau, die hat auch ein Wali. Aber diese Frau hat das Recht, sich einen Mann zu suchen und hat das Recht auch zu entscheiden, wen sie heiratet, und hat das Recht auch ihrem Wali zu sagen, ich möchte den. Und ihr Wali darf nicht einfach jemanden bringen und Heiratsvertrag abschließen und danach sagt, ja, dieser Mann war gut, ich, bist du damit einverstanden? Das geht nicht bei einer geschiedenen Frau und sowas. Und bitte, pass auf, wir reden hier um Erlaubnis der Frau. Wir reden nicht über um den Vertrag oder über den Vertrag. Der Vertrag, der Heiratsvertrag braucht Zusage von Wali, von Vormund der Frau. Und der macht das für sie. Der macht das für sie. Aber sie entscheidet. Also die Geschiedene entscheidet. Aber die Jungfrau wird gefragt. Und das ist im Hadith hier. Aisha radhiyallahu anha sagte, o Gesandter Allahs, eine Jungfrau schämt sich, hat Schamgefühl. Früher haben die Jungfrauen Schamgefühl gehabt. Sie schämt sich zu sagen, ja, ich möchte heiraten. Der Prophet sagte, ihr Erlaubnis ist, dass sie schweigt. Aber Schweigen einer Frau könnte auch doppeldeutig verstanden werden. Es kann sein, dass die Frau gezwungen wird oder sie hat Angst vor ihrem Vater und deshalb schweigt sie. Deshalb sagen die Gelehrten, man sollte sie fragen, willst du diesen Mann? Und wenn du nicht sagst, dann heißt das, dass du damit einverstanden bist. Wenn sie nicht sagt, oder wenn sie sagt, ja, ich bin damit einverstanden, das ist okay. Aber wenn sie anfängt zum Beispiel zu weinen, oder zu heulen. Und man merkt, das ist kein Weinen und Heulen vor Freude, sondern weil sie unter Druck ist, dann darf derjenige, der den Heiratsvertrag abschließt, nicht machen, weil er merkt, dass diese Frau gezwungen wird. Zwang dürfen wir nicht. Und bitte unterscheiden zwischen, dass der Vater den Heiratsvertrag macht und dann die Frau fragt, und dieser Heiratsvertrag wird nicht gültig sein, solange die Frau nicht Ja gesagt hat. Und zwischen Fragen erstmal der Frau und dann entscheiden. Beides geht in diesem Zusammenhang von der Frau, die geschieden ist. Radhiyallahu alayhi Muhammad sallam sagte, die Frau, die geschieden ist oder verwitwet ist, hat das Recht, mehr als ihr Wali zu entscheiden, wer sie oder wen sie heiratet. Aber die Jungfrau, man verlangt von ihr, dass sie das bestätigt, und ihre Bestätigung ist, indem sie schweigt. Und in einer anderen, das bei Muslim, in einer anderen Version, der Wali mit einer verwitweten Frau hat kein Recht, sozusagen zu entscheiden. Aber die Jungfrau schon. Und dass er sie fragt. Auch in diesem Hadith, man merkt, barakallahu fikum, dass eine Frau, die geschieden ist, hat das Recht zu entscheiden, wen sie heiratet. Aber eine Frau, die nicht geschieden ist, Jungfrau ist, der Vater kann für sie den Heiratsvertrag machen, aber dieser Heiratsvertrag ist noch nicht gültig, solange diese Frau oder diese Jungfrau nicht verstanden ist. Zum Beispiel, der Vater findet einen guten Mann für seine Tochter. Er sagt ihm, okay, ich gebe dir meine Tochter. Dann geht der Vater und er fragt die Tochter, willst du, ich habe das gemacht, willst du damit einverstanden? Sagt ja. Oder sagt nein, ich will nicht, dann Heirat ist ungültig. Aber wenn sagt, ich will, dann okay. Aber bei einer geschiedenen Frau oder für Witwe, dann der Wali macht das nicht davor. Sondern der fragt sie, jemand will sich heiraten. Bist du damit einverstanden? Bist du zufrieden? Sagt nein, zum Beispiel, ich möchte den anderen haben. Dann sollte der Wali für sie den Heiratsvertrag abschließen. Wallahu ta'ala ala alam. Die Ahnaf, die haben das anders gesagt. Die haben gesagt, ja, wenn die Frau einen Kauf- und Handelsvertrag abschließen darf und kann, dann können sie auch für sich den Heiratsvertrag abschließen. Aber dies ist ein Logikschluss und das geht nicht, weil es Beweise gibt, die Frau braucht die Erlaubnis von ihrem Wali bei der Heirat. Und derjenige, der für sie Vertrag macht, ist immer der Wali, nicht sie selbst. Der Wali macht für sie. So sind die Regeln in unserer Religion. Das hat übrigens nicht mit Unterdrückung der Frau zu tun. Und das hat gar nicht jetzt mit Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit, das hat damit nichts zu tun. Das ist eine Regel in der Religion. Wie hier zum Beispiel, wenn du zum Standesamt gehst, dann gibt es sehr viele Sachen, die man von dir verlangt. Dann sagst du, das ist keine Gleichberechtigung. Zum Beispiel, wenn du Ausländer bist, dann verlangen sie von dir zu Hause, dass du diesen Schein bringst, diesen Schein. Also, ja, wir sind doch Menschen. Sagen du, so sind die Gesetze, so sind die Regeln. Und in unserer Religion, so sind die Regeln. Das hat nicht mit Frauen und Männern und Gleichberechtigung und Unterdrückung zu tun, sondern das sind Regeln. An Abi Hurairah radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات أي المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها ولاية لا لها ولا لغيرها وكما ذكرنا الإمام مالك يرى أن الدنية تزوج نفسها أما البالغة العاقلة فلا تزوج نفسها فالصحيح بارك الله فيكم أن المرأة ما تزوج المرأة ولا تزوج نفسها، وإنما الذي يعقد لها هو الولي. فإذا ما كان عندها ولي فالقاضي، إذا ما كان عندها ولي فيكون القاضي هو الذي أو أحد المسلمين هو الذي يتولى هذه المرأة في عقد النكاح، يتولى المرأة في عقد النكاح. طبعا اختلف أهل العلم كما ذكرنا في هذا الباب، ولكن يا أخوة الصحيح أن المرأة يكون لها ولي. الله أعلم، أريد لنا أن ندخل في التفصيلات الكثيرة في هذا الباب، إنما يكفي أن نفهم هذا الحديث. بارك الله فيكم. أبو هريرة بليفة غير كسب كفيت محمد صلى الله عليه وسلم ساكته أين فخاو داف كان فخاو فهيغاتن und eine Frau darf sich selber auch nicht verheiraten. Das ist bei Ibn Majah und Dharakhutni. Das bedeutet, sie kann nicht einfach den Vertrag für sich selber abschließen, oder eine Frau darf nicht die Vormundschaft für eine andere Frau übernehmen, sondern der macht es ein Mann, der Vater oder der Wali. Wenn sie keinen Wali hat, dann übernimmt diese Rolle der Richter, der muslimische Richter. Wenn es nicht gibt, dann der Alim oder der Imam. Wenn es nicht gibt, dann einer von Muslimin, der macht für sie Wali. Aber für sich selber macht sie das nicht. Und eine Frau macht das für sie auch nicht. Aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Außer Al-Ahnaf und einige von Al-Mutakallimin, das wird von diesen Leuten, die philosophiert haben in der Religion, diese Leute, die haben gesagt, doch, die Frau kann für sich selber auch machen, aber die haben keinen Beweis. Was sie gemacht haben, das sind Interpretationen von Ayat und von Hadithen, die nicht so, sage ich jetzt, als Beweis angenommen werden dürfen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khayran. Es gibt natürlich sehr viele große Diskussionen in diesem Zusammenhang unter den Gelehrten, aber so ist genug, dass das ihr nur wisst. Der Prophet sagte, immer braucht man einen Mann für den Heiratsvertrag, weil die Frau an sich selbst das nicht machen kann, außer natürlich Notwendigkeiten, wenn es überhaupt keine Männer gibt und so weiter, das ist was anderes. Aber wir reden jetzt allgemein. Und das war auch vor dem Islam so, dass der Mann kommt zum Vormund der Frau, zum Vater und sowas, und er bittet um ihre Hand. Das war nicht anders. Und der Islam hat das bestätigt. Und das ist auch richtig, weil mindestens die Eltern haben ein Mindestrecht, dass sie auch wissen, wer ihre Tochter heiratet. Oder wen, Entschuldigung, ihre Tochter heiratet. Aber das überhaupt nicht, dass sie gar nicht davon haben, das ist nicht in Ordnung. Allah Ta'ala ala wa a'lam. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، أي الكلام لنافع. نهى رسول الله عن الشغار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن عمر، والشغار هذا لنافع. وبعضهم قال هو عن مالك. الشغار هذا نوع من أنواع الزواج الذي كان موجودا قبل الإسلام، قبل الإسلام، وهو أحد أنواع النكاح التي كانت موجودة في الجاهلية فهدمها الإسلام اليوم يعرف هذا بنكاح أو زواج البدل. قل بدل، أعطيك أختي تعطيني أختك، فإذا طلق الأول طلق الثاني وما في مهر بينهما، وهذا يا أخوة فيه ظلم للمرأة، ظلم للمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. واختلف أهل العلم في مسألة هل هذا النكاح باطل أم أن النكاح صحيح مع الحرمة. الهادوية والشافعي ومالك على أنه باطل للنهي، وأهل العلم غيرهم يرون أنه ليس باطل، ذهبوا إلى أنه صحيح ولكن مع الإثم، مع يعني الإثم. الصداق واجب في العقد، واجب وليس ركنا. إذا كان العقد صحيح فالعقد صحيح، وإنما هذا ظلم إذا فعله الإنسان. وثم هذا فيه مسألة أخرى، أن فيه مسألة أخرى وهو إجبار المرأة، إجبار المرأة على الزواج، إجبار المرأة على الزواج، وهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. نافع فون ابن عمر erzählte, dass Ibn Umar sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Ashirab verboten. Wir sollen das Wort nehmen, wie das ist, und dann erkläre ich euch, was das Wort bedeutet. Dann hat Malik oder Nafi' erklärt, was Ashirab ist. Er sagte, dass der Vater seine Tochter dem anderen gibt und der andere Vater dem ersten seine Tochter gibt und es gibt kein Morgengabe. Das heißt, erster Vater und zweiter Vater. Zwei Väter. Jeder hat eine Tochter. Der erste Vater gibt dem zweiten die Tochter von dem Ersten als Frau, tauschen sozusagen. Und das machen sie als Heirater, als Heirat. Aber ohne Morgengabe. Dies kennt man heute, da nennt man das Tauschheirat. Nikah al-Badal nennt man das. Was heißt al-Badal? Du gibst mir deine Schwester als Frau, ich gebe dir meine Schwester als Frau und oder meine Tochter, du gibst mir deine Tochter. Und wir brauchen keine Morgengaben zu haben. Und wenn einer von uns seine Frau sich von der Frau scheiden lässt, dann muss der andere auch das machen. Und das ist haram. Das ist verboten in unserer Religion. Diese Art. Und diese Art kannte man in Al-Jahiliyyah vor islamischer Zeit. Da kannte man diese Art von der Heirat. Und leider, diese Art wird in bestimmten Gebieten heutzutage auch angewandt. Es gibt Leute, die das praktizieren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten bezüglich Ungültigkeit dieser Heirat. Die meisten sagen, das ist ungültig, die Heirat. Die anderen sagen, das ist gültig, aber man macht eine Sünde, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, das zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist sehr schlimm, ja? Damit er spart, damit er dieser Frau nicht gibt. dann machen diese Väter oder diese Brüder und so, die machen diese Tauschheirat. Und dann die Frau muss die ganze Zeit leiden, weil wenn der andere Frau schlecht geht, dann wird sie auch schlecht behandelt. Und noch dazu leidet die Frau, indem, wenn die erste geschieden wird, dann muss auch die andere geschieden werden. Und das ist große Ungerechtigkeit. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Leider in manchen Gebieten, in den arabischen Ländern, in den türkisch-kurdischen Gebieten, auch zum Teil in Iran, wird diese Heirat heute auch gemacht. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعلى بالإرسال ولكنه في صحيح أبي داود الطعن في الحديث لا معنى له الطعن في هذا الحديث لا معنى له لأن طرق الحديث تعضد بعضها بعضا وتقوي بعضها بعضا وتقدم لا تنكح البكر حتى تستأذن فهذه البنت الصغيرة زوجها أبوها من غير إذنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وذكرت له هذا الأمر فالحديث دليل على تحريم إجبار الأب ابنته على النكاح أو غيره من الأولياء فإذا كانت البكر لا تزوج إلا بالإذن فكيف بالثيب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها فبارك الله فيكم هنا ذهبت هي إلى من؟ إلى الحاكم وإلى القاضي بين المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أجبرت فتاة على الزواج ذهبت إلى القاضي والقاضي يخيرها إما أن تتزوج بإذن وليها أو يستطيع القاضي أن يسحب الولاية من الأب ويصبح القاضي السلطان هنا ولياً لهذه المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت كارهة فأنت بالخيار يعني أنت تختار وفي رواية أنها أرادت أن تعلم النسوة أن لهن حقا ذلك هذا هو الحديث والله تعالى أعلى وأعلى بارك الله فيكم ابن عباس hat überliefert, dass eine junge Frau, die nicht verheiratet war, zum Propheten Muhammad sallam kam und sie erzählte ihm, dass ihr Vater sie verheiratet hat und sie will das nicht. Der Prophet sallam hat sie wählen lassen. Ob sie diese Heirat annimmt oder nicht. Einige, das Hadith ist bei Ahmed und Abu Dawud und Ibn Majah. Einige wollten diese Überlieferung als schwach einstufen, aber das ist eine authentische Überlieferung, sahih, weil die verschiedenen Überlieferungsketten, sie unterstützen sich in diesem Zusammenhang. Oder in diesem Fall. Und natürlich, es gibt noch einen Beweis dafür, was klar ist. Wir haben gerade das Hadith genommen, dass eine Jungfrau das Recht hat, dass ihr Vater sie fragt, wenn er sie verheiraten will. Und aus diesem Hadith kann man mit Sicherheit sagen, es ist verboten, eine Frau zu zwingen, jemanden zu heiraten. Das wird Zwang, Heirat ist verboten in unserer Religion. Und aus dies auch kann man etwas lernen, dass Zwangheirat eine Eigenschaft war, die vor dem Islam gab, nicht nach dem Islam, weil der Prophet sallam das nicht erlaubt hat. Die Leute in der vorislamischen Zeit haben ihre Frauen oder Töchter und so weiter, die haben sie gezwungen, jemanden zu heiraten. Aber im Islam hat der Prophet sallam das verboten. Und hier, dieses Mädchen kam zum Propheten, da hat sie ihm erzählt, der Prophet sallam hat den Vater geholt und er sagte ihr, du hast die Wahl. Willst du diesen Mann heiraten, den dein Vater dir gesucht hat, oder willst du sagen nein? Es gibt eine Überlieferung, dass eine Frau zum Propheten gekommen ist und sie hat ihm gesagt, oh Prophet, mein Vater hat mich verheiraten lassen von einem von seinem Neffen und ich bin zu dir gekommen. Der Prophet hat ihren Vater bestellt und er hat ihm gesagt, das Mädchen kann entscheiden, dass sie sagt, ich will den Mann heiraten, aber ich wollte zeigen, dass die Frauen auch Recht haben. Zum Teil, es gibt in solchen Überlieferungen Schwäche, aber allgemein, barakallahu fikum, gibt es hier in dem anderen Hadith Klarheit. Eine Frau, die gezwungen wird, die geht zum Richter. Der Richter hat zwei Möglichkeiten. Entweder den Vater zu bringen und die Wilaya, Vormundschaft bei dem Vater lässt, aber der klärt ihn auf, dass er das nicht machen darf, dass er die Frau zwang verheiratet. Oder der Richter holt den Vater und entzieht ihm die Vormundschaft. Und dann ist der Richter der Wali von dieser Frau geworden. So wird gehandhabt. Aber die Beispiele sind in der Geschichte des Islam sehr wenig, dass die Richter die Vormundschaft von den Vätern weggenommen haben. Weil die meisten Väter das einsehen. Weil wenn eine Tochter sagt, ich will den Mann nicht. Ich will ihn nicht. Weil wie kann so eine Frau zwingen, einen Mann zu heiraten und sie will nicht alle. Das geht nicht doch. Dass man jemanden zwingt, wenn die Person das nicht machen will. وعن الحسن عن السمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما قال أحمد والأربعة وحسنه الترمذي ولكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف القصد فيه إن صح أو إن كان حسن إذا زوج المرأة وليان يعني الولي زوج هذه الرجل وأتى الرجل الولي الآخر زوج الرجل الآخر فهي الولي الأول وهذا طبعا يعني غريب ما يحدث يعني كثيرا بس كيف يحدث إذا كان الأب والجد الأب والجد فالجد يزوجها لواحد والأب يزوجها واحد الجد ولي والأب ولي أو القاضي والأب هي تظن الأب مو موجود فالقاضي يزوجها ثم يأتي الأب ويزوجها فبارك الله فيكم الصحيح أن الأمر للولي وليس للأول في ذات الحديث ضعيف الله تعالى أعلم وأعلم الحسن von سمرة von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم erklärt Jede Frau oder wenn irgendeine Frau von zwei Vormündern für sie verheiratet wird, dann das Recht gilt für den ersten Vormund. Diese Überlieferung ist bei Ahmed und Al-Arba'a und Al-Tirmidhi, aber diese Überlieferung ist schwach. Und die Schwäche ist nicht nur in der Überlieferungskette, sondern auch im Sinn. Weil das natürlich, das geht nicht eigentlich, dass zwei Vormunder die Frau verheiraten. Aber manchmal schon. Zum Beispiel der Großvater und der Vater. Der Vater ist nicht da und der Großvater lässt sie, macht den Heiratsvertrag für seinen Enkelin. Dann kommt der Vater und der hat auch Heiratsvertrag für den anderen. Für einen anderen gemacht. Aber ja, wenn man sagt, ja, für den ersten, das ist der Großvater. Aber der richtige Wali ist der Vater. Deshalb, barakallahu fikum, diese Überlieferung ist schwach. Eigentlich, die Wilaya ist mit dem Wali verbunden und nicht hier mit dem ersten und zweiten drin. Aber auf jeden Fall, weil diese Überlieferung auch schwach ist, da brauchen wir nicht viel drüber zu sprechen. Allahu ta'ala ala ma'ala. Wa'an Jabir qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin tazawwaja bi ghayri izni mawalih au ahlihi fahuwa aahir. فهو عاهر والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وكذلك عند ابن حبان وصححه الحديث حسن الحديث حسن طبعا اليوم لا في عندنا عبيد يعني ما في عندنا عبيد اليوم حتى يتزوجوا بغير إذن مواليهم مواليهم أي ملاكهم بارك الله فيكم جابر Mawla Ali erzählte, wenn ein Sklave heiratet ohne Erlaubnis von, von seiner Familie oder von seinem Inhaber, dann hat er so gehandelt, als ob er Zina begangen hätte. Barakallahu fikum, wir haben in dieser Zeit weder Sklaven, noch Diener, damit man über solche Hadithe spricht, aber allgemein, das wird, man braucht Erlaubnis von dem Vormund, wenn man heiratet. Und wenn das auch Mann ist, das wird in diesem Fall, weil der Sklave Mann ist, aber der ist nicht frei. Es gibt jemanden, der diesen Sklaven besitzt und der Besitzer hat das Recht, natürlich auch zu wissen, wen dieser Sklave heiraten wird. Wir werden inshallah hier stoppen. Bismillah. Heute ist es 26. Das nächste Mal fangen wir an ein bisschen mit den anderen Themen. Das wird, dass man nicht die Frau und ihre Tante heiraten darf. Also Frau und ihre Tante. Oder zum Beispiel, wenn die Frau in Ihram-Zustand ist, dann darf man sie nicht heiraten. Dann bezüglich die Bedingungen für Heiraten, dann Al-Mut'a, Zeit E, wir sprechen über solche Themen, bi-Ihnihi Ta'ala. Das sind, barakallahu fikum, Kitab und Nikah, wie viele Hadithe. Eigentlich, wir haben noch, wir sind heute bei 918. Kitab und Nikah, das ist bis 992. Zwar, es gibt noch ungefähr 70 Hadithe, die hier wegen Teile behandeln werden. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. Subhanakallahu wa hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.